Das, so meine ich mich zu erinnern, ist in den 70er Jahren mal die Titelmelodie zu einer Musiksendung im WDR gewesen. The Boys in the Band aus dem Jahre 72 von dem Album Octopus. Das Cover zu diesem Album hat niemand anders als Roger Dean gestaltet, ein Mann, der damals auch für die surrealen Landschaften auf diversen Yes-LPs verantwortlich zeichnete. Ansonsten, finde ich, hatten Gentle Giant mit Bands wie Yes oder Genesis oder Emerson, Lake & Palmer nicht so viel gemein. Gut, die Musik ging nicht gerade direkt ins Ohr und es herrschte ein gewisses Übergewicht an Keyboards, aber es gab beispielsweise keine exzessiven Soli. Die Stücke waren ziemlich kompakt, kurz und knackig und es wurde viel mehr Wert auf Kompositionen und Arrangements gelegt. Die allerdings waren dann sehr verschachtelt. Manchmal hat man das Gefühl, jedes Instrument will da in eine andere Richtung und dann ziehen doch alle am gleichen Strang. Also sehr versetzt, aber zugleich auch sehr homogen. Alles eine Sache des Timing.